Heute mit dem Radiomuseum. Sie hören ein Feature von Alfred Andersch. Die bitteren Wasser von Lappland. Eine Aufnahme aus dem Jahr 1953. Von Ende Juni bis Mitte Juli 1953 reiste Alfred Andersch, damals Redakteur beim Nordwestdeutschen Rundfunk in Hamburg, mit seiner Frau, der Malerin Gisela Andersch, nach Lappland. Am 13. Juli 1953 schrieb er von dort in einem Brief an seine Mutter: Wir sind vorgestern Abend von den Bergen heruntergekommen an den Sjöfalls, nachdem wir in 10 Tagen die wildeste Bergregion Lapplands durchquert haben. Eine mächtige und vollkommene Einsamkeit, in der wir keine menschliche Seele antrafen und deren Schwierigkeiten wir bei weitem unterschätzt hatten. Wir sind in schweres Unwetter geraten und mussten, oft bis zu den Hüften im Eiswasser, durch reißende Gebirgsströme warten. Am 6. Tag gingen uns die Lebensmittel aus und wir nährten uns zuletzt von etwas Eipulver, Milchpulver und Nescafé. So Andersch in seinem Brief. Noch im selben Sommer schrieb Andersch als Bericht über seine Reise das Feature »Die bitteren Wasser von Lappland«. Es entstand im Oktober 1953 in der Regie von Fritz Schröder-Jahn und ist nun im Radiomuseum noch einmal zu hören. Über 9 Täler springt er in einer Dämmerungsstunde. Über 9 Täler ging er in einer Dämmerung. Das Wolfslied, das Winterlied, über 9 Täler ging der Wolf in der Dämmerung. Ich kann die Wölfe gut erkennen, wenn sie in der Dämmerung über den Schnee streichen. Dann flüchten sich die Birkhühner in meine Schattenflanken und warten, bis der Pol die Nacht über mich wirft. Später flackert das Nordlicht über ihre blutigen Federn, und wenn es verlöscht, liege ich im kristallinischen Schlaf. Mein schwarzes Schieferhaupt erinnert sich an die Nacht. Ich stehe schlaflos im grauen Granitsommer der Täler. Die Sonne kreist um mich. Sie kommt weder, noch geht sie, sie ist da. Sie wendet sich vom Osten zum Süden und vom Süden zum Westen. Wenn sie den Norden erreicht hat, verneigt sich der Pol vor ihr, so tief, dass sie hoch über ihm steht. Wenn der Pol die Sonne anbetet, dann ist Sommer. Dann schickt mein brennender Gletscher den Silberschweiß seiner Bäche ins Tal. Ich schwitze und bin unruhig, blühender Stein. Ich, eine schwarze, harte, kristallinische Schieferscholle, bin das älteste Ding auf der Erde. von Eis bedeckt scheine ich ewig. Aber in 600 Millionen Sommern ist die Sonne nicht müde geworden, mich daran zu erinnern, dass ich sterben werde. Ehe Gott mich machte, dachte er ein Wort: Berg. Rings um mich stehen meine Brüder, große Steine wie ich, Teile eines riesigen Wesens, das Berg heißt. Andere Dinge wurden anders gedacht. Ihre Worte hießen Wasser, Pflanze, Tier, Mensch. Als die Rentierjäger kamen, erhielt ich lange nach dem Wort Gottes den Namen der Menschen. Gott hieß mich Berg zu sein. Sie nannten mich Pelorep. Ich sah, wie sich dieser Laut auf ihren Lippen bildete, aber ich verstand seinen Sinn nicht. Meine Brüder nannten sie Tiaura, Parte Tiako, Akka, Sarek Tiako, Kebne Kaise. Eines Tages werden wir die Namen abwerfen, wie wir manchmal die Menschen von unseren Wänden schütteln. Aber in der Unruhe des Sommers überfällt mich dunkle Angst vor der namengebenden Macht der Menschen. Wäre es denkbar, dass das Ende der Menschen auch das Ende der Steine bedeutet? Was plant Gott? Weil sie sprechen können, vermuten die Menschen, wir seien sprachlos. Aber ihr Sprechen ist nur ein Werkzeug und eine Fertigkeit. Sie zerreißen ihre Beute mit Namen, wie der Wolf das Birkhuhn mit seinen Zähnen. Zwar kann ich nicht sprechen, doch wohnt in mir, wie in allen Geschöpfen, die Sprache. Die Sprache sagt in uns die Worte, wenn wir schweigen. Wenn ich schweige, höre ich die Sprache. Wenn die Hunde bellen und die Menschen sprechen, hören sie die Sprache nicht. Manchmal hört ein Mensch, der zu schweigen versteht, die Worte, die in mir wohnen. Er geht zu den anderen und versucht, sie ihnen zu übersetzen. So geraten monolithische Bruchstücke von Sprache in das Sprechen der Menschen. Dann hören die Menschen, wie ich rede. Wildrentier, Wildrentier, du jagst wie der Schatten. Wildrentier, Wildrentier, leuchtend wie Silber. Wildrentier, Wildrentier, schimmernd wie der Kurfkafisch. Das Rentierlied, das Sommerlied. Nun kommen die Herden aus den Wäldern des östlichen Tieflands. Ihre Herren kommen erst später, wenn der Pol beginnt, die Sonne zu verdecken und für 2 Stunden Nacht und Frost sendet. Ich liebe die Rentiere nicht, weil sie die Menschen mit sich gebracht haben. Die Menschen, vor deren Anblick mich dunkle Angst befällt. Diese 3 dort unten aber folgen nicht den Rentierfährten. Woher kommen sie? Wohin gehen sie? Immer wenn die Sonne um mich kreist, nahen sich mir ein paar Menschen, die nicht der Geruch der Rentiere zieht. Was ist es, was sie zieht? Welchem Geruch folgen sie? Warum weichen sie den Spuren aus? Wenn sie keine Fährte suchen, was suchen sie dann? Ich werde sie vernichten. Freitag, der 4. Juli. Dies ist unser vierter Zeltplatz. Am Dienstagnachmittag sind wir von der Touristenstation Kvikkjokk des schwedischen Touristenverbandes aufgebrochen. Kvikkjokk, das sind 5 Häuser in der Einöde am Ende eines 140 Kilometer langen Sees, am Rande von Stromschnellen im Wald. 7 Stunden lang sind wir auf dem Saggartsee nach Kvikkjokk gefahren, in einem Kahn mit Außenbordmotor, den ein schwedischer Waldbauer steuerte. Als wir ankamen, war Mitternacht, helles, fahlgraues Licht und Totenstille. Als ich an den Häusern vorbeiging, aus denen kein Laut drang, hatte ich ein Gefühl wie von Unheil. Erstes Zeltlager Mittwochabend am Sjapjakjaure. Jaure heißt See, also am Sjapjaksee, unten in der Waldregion. Das Wasser war eiskalt und wir haben uns schnell wieder angezogen. Nachträglich finde ich es besonders töricht von uns, dass wir angenommen hatten, man könne nördlich des Polarkreises noch baden. Baden, als sei man irgendwo in der Sommerfrische. Am nächsten Tag stundenlanger Marsch durch den Wald, der zu einer Art Flucht ausartet, weil wir uns in einer Wolke von Stechmücken bewegen. B., der Lappland gut kennt, hatte uns schon in Hamburg davor gewarnt. Aber was wir hier erleben, übertrifft alle üblen Voraussagen. Die Sumpfwälder und die unzähligen stehenden Gewässer Lapplands brüten jeden Sommer Myriaden von Stechmücken aus. Wir eilen durch den Wald, schwitzend, weil wir den ganzen Körper mit Kleidung bedecken müssen. Das Gesicht ist in ein Netz eingehüllt. Der Wald will kein Ende nehmen. Aber schließlich geht es steil bergan, die Bäume hören auf und wir erreichen den Fauneife-Pass, 1100 Meter hoch, wo wir zum zweiten Mal zelten. Übrigens sind die Mücken dort noch schlimmer als unten im Wald. Vom höchsten Punkt des Passes aus zeichne ich den Blick nach Osten. Im Vordergrund ein paar riesige Granitblöcke, dann die unendlichen Wälder, darin die Spiegel von 5 bis 6 großen Seen schimmern. Wenn ich mich umwende, sehe ich die Wälder, durch die wir heraufgekommen sind, den Sjapjakjaure, das sagenhafte Sulitelma-Massiv im Süden Lapplands und die Berge im Westen an der norwegischen Grenze, über denen jetzt die Sonne steht. Es ist 22:30 Uhr nachts. Ich schlage vor, dass wir hier den Küngsleden verlassen und direkt nach Norden gehen, Mike. Zeig mal die Karte. Hier. Immer diese rot gestrichelte Linie entlang. Das muss ein gangbarer Weg sein. Weiter oben werden wir die Markierung schon finden. Und wenn wir sie nicht finden, Georg? Ach. Ich habe das Gefühl, dass der Küngsleden der einzig markierte Pfad in ganz Lappland ist. Aber dem Küngsleden folgen bedeutet, dass wir niemals in die Sadekberge hineinkommen. Auf dem Küngsleden müssen wir erstmal wieder 2 Tage durch den verdammten Wald und dann über Vorberge, die 30 bis 40 Kilometer vom Hochgebirge entfernt sind. Ich will keine Panoramen sehen, Mike. Ich will die Berge spüren. Schön, ich mache ja mit. Obwohl ich den Verdacht habe, dass die Schweden schon ganz genau wissen, warum sie ihren berühmten Küngsleden nicht direkt durch die Berge führen. Was meint Ruth dazu? Wie viele Kilometer werden es sein, Georg? Ich frage nur wegen des Proviants. Oh, circa 130. Wenn wir 20 bis 25 am Tag machen, sind wir in spätestens einer Woche durch. Das geht. Wir haben für 6 Tage Proviant. Und wir werden Fische angeln. Lachsforellen. First class. Von den Lappen werden wir getrocknetes Rentierfleisch kaufen. Nach Norden, Brüder, nach Norden! So verließen wir den Küngsleden auf Deutsch Königsweg, den berühmten Wanderweg des schwedischen Touristenvereins, dessen roter Markierung wir 3 Tage lang gefolgt waren, und wandten uns nach Norden. Ich bin nicht ganz so optimistisch wie Georg, aber die Anwesenheit Mikes beruhigt mich sehr. Er ist 20 Jahre jünger als Georg, aber ein 20-jähriger Engländer ist immer noch bedeutend nüchterner als ein 40-jähriger Deutscher. Doch hätten wir ohne Georg nicht das gesehen, was wir heute gesehen haben. Hamburg den 15. Juni, lieber Michael. Es ist also abgemacht, wir treffen uns am Sonntag, den 28. Juni, abends in Stockholm. Am Montagabend fahren wir mit dem Nordpfeil von Stockholm ab. Wenn alle Anschlüsse klappen, können wir am Dienstagabend in Kvikkjokk sein. Ich plane eine Durchquerung der Sarekberge von Süden nach Norden bis zum Ackersee. Ackersee. Wenn du die Karten gut studiert hast, so wirst du festgestellt haben, dass die Sarek-Region die südlichere der beiden Hochgebirgsgruppen im westlichen Lappland ist. Der Akkajaure durchschneidet sie. Nördlich von ihm liegt die Kebnekaise-Gruppe, südlich die Sareks, die am allereinsamsten liegen. Diese Gebirgsstöcke sind rund 200 Kilometer von den nächsten Straßen und Eisenbahnen entfernt. Nur auf den großen Seen kommt man mit Booten etwas näher an sie heran. Sie sind das größte zusammenhängende Wildnisgebiet Europas. Ich habe große Sehnsucht nach der Wildnis, Michael. Es ist kaum vorstellbar, dass es in diesem übervölkerten Erdteil noch eine echte Wildnis geben soll. Wenn es sie gäbe, wäre sie ein Reservoir der Freiheit. Ruth und ich grüßen dich herzlich, Georg. Landen den 18. Juni. Lieber Georg, was du über die Wildnis schreibst, ist sicherlich irgendein neuer metaphysischer Unsinn aus Deutschland. Oh, Punkt. Aber ich bin ein Engländer, gehe also gern in unbekannte Berge und fische gern Forellen, die noch niemals eine künstliche Fliege vor der Nase gehabt haben. Wenn es das ist, was du meinst, ist es all right. Und ich sehe gern mal 14 Tage keinen Menschen außer Ruth und dich. Michael. Als wir heute Morgen um einen Hang bogen, hatten wir plötzlich die Sarek-Berge vor uns. Ihr Gestein ist aus hartem, schwarzem Glanz. Ein Schwarz, das ins Violette spielt. Eine Amphibolitscholle, erklärte Georg. Harter, kristalliner Schiefer, so ziemlich das älteste Material auf der Erde. Das Urgebirge also. Ich hatte wieder dasselbe unheimliche Gefühl wie nachts in Kvikjok. Ganz rechts steht das Massiv des Pelloreppe. Kein Berg, wie mir scheint, sondern einfach eine dunkle Masse Stein, von einem Gletscherlabyrinth bedeckt. Ein Geheimnis. Eine böse, schwarze Sage. Gleich neben dem Zelt wächst zwischen zwei Felsen ein kleines, dichtes Polster aus hellroten Blütensternen. Samstag, 5. Juli. 5. Zeltplatz. Wir mussten heute den Plan aufgeben, durch das Hochtal am Fuße des Parthe-Gletschers vorzudringen. Stießen schon zu Beginn auf Sümpfe, die uns stundenlang aufhielten. Stellten dann einwandfrei fest, dass es den auf der Karte verzeichneten, angeblich markierten Weg nicht gibt. Da wir die Beschaffenheit des Gebirges weiter oben, vor allem aber des Alka-Gletschers, über den wir müssen, nicht kennen, kehrten wir zum Parthe-Ware zurück und sondierten das Gelände nach Nordosten, wo zu Füßen des Pelloreppe der Rapperfluss aus dem Gebirge hervorbricht. Michael, weit voraus, war der Erste, der ihn erblickte. Ich sehe den Fluss! Als wir Michael eingeholt hatten, sahen auch wir den Rapperfluss. In den Jahrbüchern des schwedischen Touristenvereins hatten wir Abbildungen von ihm gesehen, die von Geographen der Universität Uppsala aufgenommen worden waren. Außer ihnen schien niemand jemals ins Rappertal gekommen zu sein. Denn als wir auf der Touristenstation danach fragten, hatte man nur mit den Achseln gezuckt. Wo wir nun das Zelt aufgeschlagen haben, fällt der Parthe-Ware in ein paar Terrassen zum Fluss ab. Jenseits der Rapper erheben sich steile, nach Norden immer höher ansteigende Felsenberge, kleine Gletscher um ihre Gipfel. Zwischen ihnen und den Wänden des Pelloreppe dreht sich der Fluss nach Norden und entschwindet in ein Geheimnis. Nach Süden öffnet er sich in ein von Wäldern umstandenes Delta, ein silbernes Wassergeflecht, das sich bis zum Horizont hin in einem mächtigen See, dem Leidaure, aufgibt. Einen solchen Urstrom gibt es sonst in ganz Europa nicht mehr. Konnte heute zeichnen, weil Wind wehte, der die Mücken vertrieb. Gestern musste ich es aufgeben, weil ich immer an die 20 Mücken auf den Händen sitzen hatte, als ich Block und Bleistift hielt. Am schlimmsten sind die Stiche auf den Fußrist und die Fußgelenke. Sie eitern und ich habe leichtes Fieber. Ich glaube, wir können es riskieren, durch das Rappertal nach Norden zu gehen. Wir werden es hier, in seinem oberen Teil, nach Nordosten zu verlassen. Nicht zum Akkajaure, sondern zum Lankassee hin. Mhm. Zur Touristenstation Saltolokta. Zeig die Karte. Sieht nicht sehr vertrauenerweckend aus. Nicht die Andeutung von Weg oder Steg. Ach, die Strecke, die wir im Rappertal gehen müssen, beträgt 30 Kilometer. Das schaffen wir, selbst wenn das Gelände noch so schwierig ist, in höchstens 2 Tagen. Für 5 haben wir noch Proviant. Na, und in 4 Tagen sind wir in Salto. In der Nacht, die keine Nacht war, wachte ich auf. Ich muss etwas gehört haben. Ich sah auf die Uhr. Es war ein paar Minuten über Mitternacht. Ich starrte angestrengt zum Zeltdach hinauf, hinter dem graues, diffuses Licht war. Da war das Geräusch wieder. Georg, bist du wach? Ja, ich hab's auch gehört. Was war das? Ein Felsblock, der vom Pellorepe heruntergestürzt ist. Oder ein kalbernder Gletscher. Oder vielleicht eine verspätete Lawine. Auf jeden Fall war es die Wildnis, Mike. Der neueste metaphysische Unsinn aus Deutschland. Erzähl mir, warum du dir Lappland ausgesucht hast, Georg. Weil ich in einem Zelt aus dünner Seide zwischen dem Urberg und dem Urstrom liegen und auf ein fernes Dröhnen lauschen wollte. Schön, das hast du jetzt gehabt. Aber was fängst du damit an? Nichts, ich steck's in meinen Rucksack. Wie die Eulenfeder, die ich heute Vormittag gefunden habe. Na, schwindel mich nicht an, ich kenne dich doch. Irgendetwas fängst du damit an. Also gut, zu Hause packe ich die Eulenfeder und das ferne Dröhnen aus und leg's auf meinen Tisch. Und dann? Dann habe ich sie immer vor Augen. Und lass mich von ihnen an die Freiheit erinnern. Du meinst an ein paar Wochen freien Lebens in der Wildnis? Nein, an die Freiheit, die in der Wildnis lebt. Ah, das ist deine Einbildung, mein Lieber. In der Wildnis regieren die Naturgesetze. Das ferne Dröhnen ist eine vorgeschriebene Bewegung anorganischer Materie, hervorgerufen durch Verwitterung. So, meinst du? Allerdings. Die Freiheit ist nur ein Gefühl in dir, das durch den Anblick der Berge oder den Klang des stürzenden Wassers ausgelöst wird. Und warum wird es dadurch ausgelöst? Tja, das müsste einmal untersucht werden. Das müsste freilich einmal untersucht werden. Existiert die Freiheit, die wir in der Wildnis spüren, nur als Wirkung auf den Menschen? Oder lebt sie auch unabhängig vom Menschen in der Natur? Michaels naturwissenschaftliche Logik ist so unangreifbar, aber auch so starr wie das Felsgestein, das er als anorganische Materie bezeichnet. Er hat ganz recht. Ein Berg ist schließlich nichts anderes als eine bestimmte Formel molekularer Zusammensetzung. Und das Tier benutzt die Wildnis, wie ich zu Hause mein Büro, als Ort der Nahrungssuche. Wo ist da Freiheit? Bin ich also ein Romantiker? Nein. Ich bin auf der Suche nach der Realität. Ich habe die schwarzen Berge von Lappland gesehen und die grauen Gipfel der Pyrenäen, die Reiher in den Camargue-Sümpfen, den Stierkampf, die sumerischen Werke im Louvre und das Menschendickicht von Neapel. Ich habe ganz Europa nach Dingen durchforscht, in denen noch das Elementare lebt. Und ich habe viele solcher Dinge gefunden. Das Elementare ist der Rest, der in den Natur- und Kunstgesetzen nicht aufgeht. Wo aber die Gesetze enden, beginnt die Freiheit. Die Willkür, wird man sagen. Gut, man muss das akzeptieren. Das Chaos ist die Ursubstanz der Freiheit. Wer vor dem Chaos Angst hat, soll nicht auf Freiheitssuche gehen. Der Rest, der nicht aufgeht. Die schwarzen Berge, eisesstarr in den Himmel geschnitten. Irgendetwas lebt in ihnen, was sie zu mehr macht als zu einem Haufen Totensteins. Die Scholastiker haben gesagt, was uns im Anblick einer Blume berührt, was über den Formeindruck und die naturwissenschaftliche Erkennbarkeit eines Dinges hinausreicht. Der Rest also, der nicht aufgeht, ist die Offenbarung Gottes in der Natur. Die Offenbarung aber ist ein Akt der Freiheit. Wenn die Offenbarung in der Natur lebt, so lebt die Freiheit in der Natur. Und zwar unabhängig von uns. Nicht als romantisches Gefühl des Menschen, sondern als reale Eigenschaft der Dinge. Das Elementare, die Offenbarung und die Freiheit sind ein und dasselbe. Sie sind die Botschaft der Wildnis. Kannst du auch nicht einschlafen, Georg? Ich glaube, ich werde jetzt gleich schlafen. Es war nur der Felsblock vorhin, der mich so aufgeregt hat. Ich glaube doch, dass es ein Carbonner Gletscher war. Möglich, oder eine verspätete Lawine. Es war eine Drohung. Hast du Angst, Ruth? Nein, aber ich glaube fest daran, dass diese Berge und der Fluss und überhaupt alle Dinge hier in Lappland lebende Wesen sind, wie wir. Ich werde sie vernichten. Noch schlafen sie zu meinen Füßen, ohne zu wissen, was ich mit ihnen vorhabe. Nur die Frau ahnt, wer ich bin. Sie wollen das Rappertal nach Norden hinauf. Sie kennen meine Schwester, die Rappa, nicht. Hey, Rappa! Was willst du, Berg? Warum schreist du so? Drei Menschen wollen durch dein Tal nach Norden. Ich weiß. Es sind keine Rentierjäger. Sie weichen den Spuren aus und verachten die Fährten. Sie werden es bereuen. Du wirst sie von deinen Ufern weg auf meine Flanken hetzen. Du wirst sie von deinen Geröllwänden in meine Dschungelwälder jagen. Zwischen dem Urberg und dem Urstrom sollen sie zugrunde gehen. Hey, Berg! Oh, Adler! Wo kommst du her? Die Sonne hat schon dreimal im Norden gestanden, seitdem ich dich das letzte Mal sah. Ich war über den Wäldern im Osten. Du sprichst so, als hättest du etwas zu berichten. Hörst du nichts? Sie kommen von überall her. Ich habe sie gesehen. Sie kommen aus den Städten im Flachland, aus Jelivara und Kiruna. Sie kommen aus den Seedörfern, aus Jukkasjärvi und Jamotis. Sie haben ihre Lager in Weißer Luokta und am Virijaure verlassen und nähern sich dir, Pelorem. Sie sind auf der großen Herbstwanderung, die ernsten, dunkelgesichtigen Lappen aus Jokmok und die kleinen, lustigen Stämme aus Kareswando. Aber es ist noch zu früh im Jahr. Sie wissen, dass der Schnee in diesem Jahr sehr früh fallen wird. Es ist wahr. Die Rentiere wandern nicht mehr weiter nach Norden. Sie drängen sich schon in meinen Tälern zusammen. Wenn du den Mond zum ersten Mal wieder spüren wirst, werden die Nomaden ihre Herden einholen. So bleibt noch genug Zeit, um diese dort unten töten zu können. Die Lappen werden sie nicht retten. Es sei denn, sie treffen Amagrufisa. Den Lappenfürsten? Den Herrn von 3000 Rentieren, ja. Ist er in der Nähe? Er stieg gestern in seiner Flugmaschine von Jelivara auf, steuerte sie über die Wälder und landete auf dem See, den die Rentierjäger Sitojaure nennen. Er hat zwei seiner Söhne und 10 Hunde mit sich. Sie werden vom Sitojaure zu ihren Herden wandern, die im oberen Tal der Rappa weiden. Sie wollen mit der Sammlung der Rentiere beginnen, bis ihre Stammesgenossen eintreffen. So besteht Gefahr, dass die Fährtenverachtenden die Fährtensucher treffen. Große Gefahr, Pelorep! Das Tal der Rappa ist lang, Adler. Die Fährtenverachtenden kennen Lappland nicht. Sie kennen Lappland nicht, aber sie kennen sich selbst. Ihre Füße wandern weglos, aber ihr Herz folgt einer Spur, die länger ist als das Rappertal. Meine Schwester Rappa wird den Schlag ihrer Herzen anhalten. Zu meinen Quellen wagt sich nicht einmal das Rentier. Ich bilde mich aus drei Bächen, die den Gletschern im Norden entspringen. Wo die Zunge des Gletschers über den Fels leckt, sickere ich hervor, liege einen Augenblick dem Eisleib entsprungen, blinzelnd in der Sonne, ein Tümpel mit Rändern aus schmutzigem Schnee, und springe dann über Steine hinab. Dort oben gibt es nur Steine, Schnee, ein wenig Moos, den Adler und die kleinen grauen Lemminge, die zwischen den Steinen huschen. Die Hänge sind steil und ich werde immer schneller und wuchtiger. Ich pralle gegen gigantische Klötze, sprenge sie auseinander und falle in hohen Kaskaden zwischen ihnen hinab. Wolken von Silberstaub rauchen über meinen Fellen. Wo die lotrecht fallenden Wasserstämme auftreffen, bilden sie zuerst ein Wurzelwerk aus Gischt und dann blau-grün kreisende Wirbel, die glatt und durchsichtig sind, wie Glas. Dort oben bin ich das reinste Ding auf der Erde. Genährt nur vom polaren Eis, stürze ich schimmernd über die dunkelsten und ältesten Steine der Welt. Inzwischen habe ich viele Bäche und Schmelzwasser in mich aufgenommen. Zu Füßen des Sarek-Djakot trinke ich den Smailajok in mich hinein und werde zum Fluss. An meinen Ufern bildet sich eine dichte Decke aus Moos und Heide und Weidengestrüpp niedrig noch wurzelt sich sumpfig an. Dort nistet das zauberkundige Schneehuhn. Wenn es in der Abenddämmerung gackert, dann kommt Schneetreiben. Wenn das Schneehuhn gluckst, dann kommt nur Schnee, kein Wind. Ich bin schon so breit, so tief und fließe so schnell, dass die Rentiere meine seltenen Furten suchen müssen, wenn sie mich durchqueren wollen. Schließlich grabe ich mich tief in die Berge ein und wende mich nach Süden. Mit immer neuen Wildbächen senden mir die Berge Geröllströme bis an mein Bett. Aber nun kommen mir die Birken und die hohen Weidengebüsche entgegen. Sie streuen ihre Samen über die Felsenhalden hinweg, und der Boden meiner Ufer ist bedeckt von Heidel- und Krähenbeeren, von Heidekraut und Moosen, Pfeifengras, Wollgras und Sonnentau. Und plötzlich werde ich still. Eben noch hat sich der breite, laut schäumende Sarveswage mit mir vermischt. Da halte ich ein, weil sich der gewaltige Berg Pelorepe mir in den Weg schiebt. Besäße ich noch die Macht der Wassermassen jener Jahrtausende, in denen der Eisschild, der über dem ganzen Norden lag, in mich hineinschmolz, ich würde den Berg einfach beiseite drücken. So aber dämmere ich lautlos und lauernd in Schwemmland hin, staue mich zwischen riesigen Wänden zu Seen auf, umfließe Inseln aus toniger Erde und überziehe die Ufer mit Sümpfen. Noch immer hat mein Wasser die Temperatur geschmolzenen Eises, aber die ersten Fische werden in mir geboren, schmale Forellen und Rödinge, und die Wasservögel tragen sich wie verwischte Zeichen einer Schrift, die ich nicht lesen kann, in den seidenfarbenen Grund der nördlichen Wildnis ein. Ein paar Brachvögel und Regenpfeifer, Wildenten und Kraniche schreien meine Einsamkeit in den Himmel von Lappland. Breit und undurchdringlich verfilzt ist hier der Uferwald aus Birken und Weiden, und hoch steigt er über Sümpfen brütend den Pelorepe hinauf. An seinen Rändern kehren die Rentierherden um, und die Nomaden meiden den Dschungel, weil sie den Bären darin wittern, den Pelzgreis, das Wolfspack, das manchmal aus den fernsten Felsentälern hervorbrechend zwischen den gestürzten Birkenstämmen nach Leckerbissen streunt. Dann aber entrinne ich dem Bannkreis des Pelorepe. Der Katokjok, der vom mächtigen Partegletscher herabkommt, strömt mir zu. Und zusammen schaffen wir uns Platz, einen Trichtermund aus Fichtenwäldern, durch den ich mich in zahllosen silbernen Strähnen hinauflöse, bis ich im Leidaure nur noch der Spiegel des Himmels bin. Der Leidaure ist ein wunderlicher See, auf die Weise, dass da zuweilen schrecklich viele Fische sind. Und zuweilen ist da nicht ein einziger Fisch. Dieser Laidaure ist ein etwas merkwürdiger See. Man ist sich nicht richtig klar darüber geworden, was für Seen es sind. Aber das Wissen hat man halbwegs erlangt, dass da zwei Seen übereinander sind. Und nur ein Loch in der Mitte, wie das Rauchloch in einer Karte. Und die Fische gehen durch das Loch auf und nieder. An den Ufern des Sees erzählen sich die Lappen ihre Lügengeschichten. Vor mir aber haben sie Angst. Die Rentierjäger schrecken vor mir zurück. Und nur selten verirrt sich einer von denen, die nichts mit den Rentieren zu tun haben, in mein Tal. Die Menschen haben es nicht gewagt, mich anzutasten. Wer sich an meine Ufer wagt, den jage ich. Trink mal davon, Ruth, das schmeckt herrlich. Es schmeckt etwas bitter wie nach Eisen. Du, das Wasser muss eisenhaltig sein. Sieh mal, die Steine darin sind rot wie von Rost. Sicher sind da Erzadern im Gestein. Alle alten Gebirge enthalten Erze und andere Mineralien. Man hat auch schon Silber in Lappland gefunden. Ich mag das bittere Eisenwasser gern. Hier fließt die pure Medizin. Trink nicht zu viel, es ist eiskalt. Montag, 7. Juli. Siebter Zeltplatz. Wir haben zwei Tage verloren. Fanden vorgestern unvermutet eine Brücke über die Wasserstürze des Pachtegletscherbaches. Eine Traverse aus grauen Stangen, schwankend an Baumstämmen aufgehängt. Offenbar eine Lappenarbeit, über die wir vorsichtig balancierten. Nachträglich will mir diese Brücke wie eine böse Verführung erscheinen. Denn ohne sie wären wir niemals ins Rappertal gelangt, sondern hätten uns wieder nach Süden wenden müssen. Wir folgten dem Bach bis an seine Einmündung in die Rapper und gingen dann den Fluss aufwärts nach Norden. Eine Strecke von 6 bis 7 Kilometern, für die wir genauso viele Stunden brauchten. Dies ist kein Wald, es ist ein Dschungel. Dicht stehende Birken, die umstürzen, wenn sie eine bestimmte Höhe erreicht haben. Überall liegen die gestürzten Stämme. Aber der Birkenwald ist noch relativ erträglich. Zum Verzweifeln sind die Wälder aus übermannshohem Weidengestrüpp, in die wir geraten. Dicht gewebte Vorhänge aus zähen, sperrigen Gärten, in denen jeder Schritt erkämpft werden muss. Darin brütende Hitze und Mückenschwärme und jeder von uns trägt 50 Pfund auf dem Rücken. Inmitten des Waldes dann plötzlich Felseninseln, Blockmeere, die wir von Stein zu Stein springend überqueren. Danach wieder Weidendschungel, der kein Ende nimmt. Die Weiden stehen auf Sumpfboden, über den wir uns von Wurzelstock zu Wurzelstock vorwärts tasten. Aber schließlich quatscht doch das Wasser in unseren Schuhen. Am Nachmittag ein heftiger Regenguss, dessen Kommen wir gar nicht bemerkt hatten, weil der Urwald niemals den Blick ins Ferne freigab. Völlig durchnässt werfen wir am Abend die Rucksäcke ab. Ein Zeltplatz, der den Garten Eden vortäuschen könnte, wenn ich das zeichnete. Den Mooshügel, die Birken darauf, dicht daneben das Flussufer, an dem sich die Wasservögel von uns kaum stören lassen, ringsum die hohen, schneebedeckten Berge. Was ich nicht ins Bild bringen kann, das sind die Schwärme der Stechmücken und den tückischen Dschungel, aus dem dieses Idyll ausgesperrt ist. Wir haben das Zelt aufgebaut. Michael hat ein großes Feuer angefacht, an dem er unsere Sachen trocknet. Georg steht auf einem Felsblock im Wasser und angelt. Hoffentlich fängt er etwas. Wir haben noch 1 Pfund Reis, ein Paket Nudeln, eine Büchse Corned Beef, eine halbe Dauerwurst, Milchpulver, Zucker und Kaffee, 1/2 Pfund Butter, Marmelade und leider nur noch 1 Pfund Brot. Das reicht 3 Leuten 4 Tage, aber wir haben heute einen Tag verloren. Nicht die Spur von einem Fisch. Wahrscheinlich gibt es hier nur ganz wenige. Das Wasser ist einfach zu kalt. Dabei wäre wunderbares Angelwetter. Abend und das Wasser ist trübe nach dem Regen. Ich müsste meine hohen Gummistiefel dabei haben und im Strom Flugfischen. Damit käme ich vielleicht was. Aber an einem Punkt stehen und warten, bis zufällig einer vorbeikommt, das geht hier nicht. Und ohne Stiefel ins eiskalte Wasser ist unmöglich. Wenn sich aber herausstellt, dass wir keine Fische kriegen können, Dann wird unsere Verpflegungslage kritisch. Hallo, Georgie! Beißen Sie! Sie drängeln sich so, dass keiner rankommt. Der alte Mann und kein mehr. Lass mich mal versuchen, George. Bitte? Mich haben die Mücken sowieso schon aufgefressen. Au! Du, Mike. Ja? Ich will dir was unter uns Männern sagen. Diese ganze Sache kann ziemlich kritisch werden. Warum unter uns Männern? Root sieht die Situation viel klarer als wir. Meinst du? Worauf du dich verlassen kannst. Ich will aber versuchen, nach Norden durchzukommen. Ja, ich weiß schon. Dein teutonischer Tatendrang. Aber manchmal ist es mutiger, eine Sache abzubrechen, statt sie weiter zu verfolgen. Ist noch zu früh dazu, Mike. Noch können wir was riskieren. Aber nicht mehr lange, George. Die Chancen stehen schon jetzt gegen uns. Michael hat dann noch keinen Fisch gefangen. Am nächsten Morgen kein Weiterkommen am Flussufer möglich. Die Talsohle ist völlig vom Weidenschungel bedeckt. Wir brauchen den ganzen Montag dazu, um uns durch den Wald durchzuschlagen in die Festzone hinauf. Von unserem 7. Zeltplatz aus sind wir noch immer in Sichtweite des 5. Wir sind in 2 Tagen höchstens 7 bis 8 Kilometer weitergekommen und befinden uns immer noch erst am Eingang des Rappertals. Verpflegung noch für 3 Tage. Ich kann sie vielleicht auf 4 Tage strecken. Wir zelten auf einem Feldsattel und das Geheimnis des Tales liegt vor unseren Blicken. Ein ungeheures Schwemmland, in dem sich die Rapper zu sehen aufstaut. Außerordentlich der Gegensatz der breiten Bänke aus Tonerde im Flussbett, des lehmigen, träge fließenden Wassers und der steilen, grau-dunklen Felswände, die daraus aufsteigen. Eiszeitstimmung liegt über dem Urstrom. Der Himmel hat sich eingetrübt, stundenweise fällt leichter Nieselregen, dann klart es wieder auf. Die Mücken sind unerträglich. Au. Aber dies ist die letzte Chance, umzukehren, Georg. Den Weg nach Kvikjok zurück kennen wir. Wir wissen, dass wir, wenn wir alle Umwege vermeiden, in 4 Tagen dort sein können. Und dann sitzen wir als Gescheiterte in der Touristenstation. Ja, willst du aus Lappland abreisen mit dem Gefühl, umgekehrt zu sein? Warum nicht offen zugeben, dass wir Lappland unterschätzt haben? Ich lasse mich nicht von diesem Berg und diesem Fluss in die Flucht schlagen. Ein gelungener Rückzug ist keine Niederlage. Ich könnte schon eine Niederlage einstecken, Mike. Aber nicht, wenn wir noch den Schatten einer Chance haben. Der große Expeditionsführer. Du benimmst dich unerträglich heroisch, Georg. Bitte. Ich sage nichts mehr. Du brauchst auch nichts mehr zu sagen. Wir gehen ohnehin mit. Die Verantwortung liegt bei dir. Ich weiß ganz genau, was mit Georg los ist. Er will gar nicht den Helden spielen. Helden sind ihm unsympathisch. Aber er ist furchtbar dickköpfig. Er hat einen Lieblingsspruch, den hat er, glaube ich, in seinem geliebten Pascal gefunden. Es gibt einen Punkt, von dem aus es kein Zurück mehr gibt. Dieser Punkt ist zu erreichen. Ein rein formaler Grundsatz. Mit dieser Lebensregel in der Tasche kann man ebenso gut Verbrechen begehen, wie durch die Hochgebirge Lapplands kommen. Ich benutze ihn, um in das Herz der Freiheit einzudringen, das ich irgendwo im oberen Rappertal vermute. Um die Freiheit zu finden, muss man sich aus allen Sicherungen herausfallen lassen. Komisch. Wenn ich an die Freiheit denke, dann stelle ich sie mir niemals als ethische Tugend vor, die sie doch auch ist, sondern als mythische Realität. Als solche steckt sie in der Wildnis. Dienstag, 8. Juli. 8. Zeltplatz. Wir sind heute wieder nur ein paar Kilometer vorangekommen. Da wir uns nicht mehr in den Uferwald der Rapper hinabwagen, blieben uns nur die immer steiler werdenden Flanken des Pelloreppe als Terrain. Unser Zelt steht unter einem Felsvorsprung, hoch über dem Tal, denn es regnet. Auf dem Primuskocher etwas Reis gekocht und das letzte Brot verteilt. Tee mit viel Zucker, das ist immer das Beste. Und dann das Zelt und die Schlafsäcke, unsere Zuflucht. Die beiden Männer rauchen ihre Pfeifen. Das vernichtet die letzten Mücken hier innen. Oh, verdammtes Biest. Au! Oh, Kinder, ich bin so todmüde, dass mir nichts mehr einfällt. Diktiert mir doch, was ich ins Tagebuch schreiben soll. Schreib, dass wir den Adler gesehen haben. wie um einen der Gipfel des Pelloreppe seine riesigen Kreise zog. Du musst schildern, dass wir Geröllfeld nach Geröllfeld überquert haben. Die Kletterschuhe an den Füßen, von Stein zu Stein springt. Und schildere die wunderbaren grau-grünen und rostroten Muster der versteinten Moose auf den schwarzen und grauen Felsen. Zwischen den Geröllfeldern gab es Inseln aus sumpfigen Mooshalden und niedrigem Weidengestüpp, auf denen wir so schwer vorankamen, dass wir die Geröllfelder schließlich als Erleichterung empfanden. Nirgends gab es schöne, stille Matten aus glattem Gras wie in den Alpen. Und die tief eingeschnittenen Schluchten der Gletscherbäche musst du schildern. Wie viele waren's, Mike? Oh, 4 oder 5, ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall hat uns jeder von ihnen eine Stunde Zeit gekostet, bis wir eine Stelle zum Übergang fanden, über die tobenden Katarakte hinweg. Wasserfälle, wenn sie in den Alpen wären, ständen Schlangen von Omnibussen dabei. Aber notiere auch die zauberhaften Blumen. Überall sahen wir die große gelbe Trollblume, die Märchenblume Schwedens. Ja, und die 100 verschiedenen Polster der Steinblumen. Die arktische Diapensia lapponica mit ihren weißen Blüten. Und das giftgelbe lappländische Läusekraut inmitten der Heideinseln. Den Siebenstern. Und die Hahnenfüße. Die Bärentraube. Und den Knöterich. Aber am schönsten waren doch die Blüten der Rosmarinheide. Blutrot. Auf den Bülten im nassen Sumpf. Ja, und das muss Ruth aufschreiben, wie wir alle 200 Meter auf ein Birkhuhnnest gestoßen sind. Die Küken waren schon ausgeschlüpft und die Mütter liefen vor uns davon, wenn wir kamen. Aber das Wichtigste haben wir bis jetzt vergessen. Na, nicht vergessen, Mike. Man muss es nur leise sagen, dass wir die frischen Exkremente des Bären gefunden haben. Wenn man sich vorstellt, dass er jetzt irgendwo da draußen ist. Ja. Wie er braun und zottig herumtappt. In der grauen Mitternachtshelle. Schreibst du das auf, Ruth? Oh, sie ist eingeschlafen. Psst, wir wollen sie nicht wecken. Ist auch für uns Zeit zum Schlafen. Good sleep, Georgie. Gute Nacht. Mittwoch, 9. Juli. 9. Zeltplatz. Die Katastrophe ist da. Seit heute Morgen das Schlimmste, was uns hier begegnen konnte. Ein vollständiger Wettersturz. Auf dem Berg geraten wir in dichtes Schneetreiben, das uns in den Wald hinabzwingt. Den ganzen Tag in strömendem Regen, durch Nässe tropfenden Wald und Sümpfe. Wir sind buchstäblich bis auf die Haut durchnässt. Große Kälte. In zäher, 12-stündiger Arbeit erreichen wir das Ufer des Sarveswagge, der hier in die Rappa mündet, und haben damit die Hälfte des Weges durch das Rappatal geschafft. Es gelingt uns heute Abend nicht, die Kleider zu trocknen. Der Regen löscht das Feuer aus und wir können nicht den Rest Benzin opfern, um es in Gang zu halten. In der hellen Nacht fliegen immer grauere Wolkenfetzen das Tal hinauf. Wo wir gestern Abend zelteten, ist der Berg weiß von Schnee. Nur in den Schlafsäcken ist es trocken und warm. Aber der Regen trommelt unaufhörlich aufs Zeltdach und es beginnt schon Flecken von Feuchtigkeit zu ziehen. Die Aussicht auf den morgigen Tag ist grauenhaft. Wir müssen in die nassen, kalten Kleider und dann gleich den Sarveswagge durchqueren und weiter oben im Norden die Rappa, um ans östliche Ufer zu gelangen. Das heißt, falls wir überhaupt so weit hinaufkommen. Und wenn wir es schaffen, was dann? Ich habe noch Essen für 2 Mahlzeiten. Dann ist unser Proviant zu Ende. Fand vorhin bei der Suche nach trockenem Holz das Skelett eines gerissenen Rentierkalbes. Ziemlich frisch. Denn die Knochen waren noch nicht gebleicht und die Sehnen noch nicht vertrocknet. Wer mag es geschlagen haben? Der Bär vielleicht? Hoffentlich nicht die Wölfe. It's a terrific mess. Save our souls. Save our souls. Save our souls. Die Wölfe, die Dummköpfe, haben das Rennkalb in mein Revier getrieben. Sie haben es vom Rudel getrennt und in den Dschungel gehetzt. Lange haben sie es vor sich hergejagt, um bei der Mahlzeit ungestört zu sein, bis in die dichtesten Gründe. Aber als sie es geschlagen hatten, bist du aufgetaucht, Bär, und hast ihnen die Beute abgenommen. Was willst du, Berg? Ich mag es nicht, wenn du mir zusiehst und wenn du meine Gedanken belauschst. Du wirst bald sterben, alter Bär, Pelzgreis. Während ich weiterleben muss. Lass mir das Vergnügen, allwissend zu sein. Auch du bist sterblich, Berg. Auch du weißt nur das, was im Umkreis deines Blickes liegt. Noch immer, wenn du mich ansprachst, hast du etwas wissen wollen. Du hast recht, Alter. Sag mir, wo die Rentierherden stehen. Frag doch den Adler, deinen Freund. Hat er nicht den berühmten Adlerblick? Ich sehe schlecht und höre wenig. Der Adler ist fortgeflogen. Und was du nicht siehst oder hörst, das riechst du. Also meinetwegen, wenn ich die Hälfte der Zeit flussaufwärts nach Norden wandere, die die Sonne braucht, um von Süden nach Norden zu gelangen, bekomme ich den Geruch der Rentiere in die Nase. Dann stehe ich verborgen am Waldrand und wittere in die Bergkalten hinaus. Ziehen sie noch weiter nach Norden? Nein, seit Tagen schon verhoffen sie auf den gleichen Plätzen am Fluss. Sie warten. Sie warten auf Amagruvisar. Hörst du ihn? Seidenbrust, Seidenbrust, fährst hin wie Sonnenstrahlen. Nun jagen des Kirchspiels beste Fahrentiere wie eine Vogelschar. Die großen Schlanken, wenn sie zu laufen anfangen, da springen sie so, dass man nur den Rauch sieht stieben. Und dazu fahren sie wie der wilde Gießbach. Ich höre nichts. Ich aber höre Amagruvisar singen, während er mit seinen Söhnen am Zaun der großen Rentiergärde arbeitet. Dort hinein treiben sie die Herden, um sie zu merken und zu scheiden. Merken und scheiden? Was ist das? Wenn sie den Jungtieren das Zeichen ihrer Besitzer ins Ohr schneiden, das nennen sie merken. Und wenn das geschehen ist, trennen sie die Herden nach den Zeichen in den Ohren. Das alles geschieht in den großen Zäunen, während die Wurflassos wirbeln und Staub und Geschrei als Rauchsäule aufsteigen. Tausende von Rentieren treiben sie in ihre Gärten. Wir aber sind frei. Auch uns haben sie gemerkt und geschieden, Bär. Du weißt es nur nicht. Wie denn? Mich hat noch kein Mensch zu Gesicht bekommen. Indem sie dir einen Namen gaben. Sie haben vielen Dingen Namen gegeben, die sie noch nie erblickt haben. Ihr Spiel mit den Namen nennen sie Ordnung. Aber ein ganz anderer hat aus dir, Berg, und aus mir, dem Tier, verschiedene Dinge gemacht. Vollziehen sie nicht den Willen des ganz anderen, indem sie uns Namen geben? Sie haben ihn vergessen, Bär. Sie wähnen, die Kraft des Namenverleihens käme aus ihnen. Ja, wie konnte der ganz andere das zulassen? Er hat den Menschen die vollkommene Freiheit geschenkt, auch die, ihn vergessen zu können. Es sind merkwürdige Wesen. Du könntest diese drei dort töten, Bär. Was? Sie schlafen und sie haben keine Waffen, mit denen sie sich deiner erwehren können. Ich sie töten? Warum? Damit sie ihr Ziel nicht erreichen. Wie heißt ihr Ziel? Ihr Ziel? Ich weiß es nicht. Du weißt es nicht, Allwissender. Es liegt in der Finsternis, Alter. Es muss gefährlich sein. Niemand darf gehindert werden, in das Dunkle zu gehen. Wohnen nicht wir beide in der Nacht, Peloreppe? Im nächtlichen Norden, um das Licht zu sehen. Denn das Licht scheint in der Finsternis. Aber die Finsternis hat's nicht begriffen. Gut, dass du mich daran erinnert hast, Einsiedler. Leb wohl. Bald sind die Blaubeeren reif. Dann werde ich dir zusehen, wie du mit den Tatzen durch die Büsche streifst und dir den süßen Saft ableckst. Ich wünsche dir noch ein paar Blaubeeren, Sommer. Pelzgreis. Und ich wünsche dir noch viele Millionen, Sommer, alles Überlebende, ehe unser Stern zerstäubt. Die letzten wirst du ganz allein verbringen, Berg, ohne Menschen und ohne Bären. Ohne Menschen und Bären. Ohne Menschen und Bären. Georg, was ist denn? Wach auf! Was ist denn los? Wo sind wir? In der Tenjuris-Hütte. Du weißt doch. Ah ja, in der Hütte. Gott sei Dank. Ich hab geträumt, Ruth. Man sagt immer, mit vollem Magen hätte man schwere Träume. Du scheinst sie auch mit leerem zu haben. Ach, red nicht vom Essen, Ruth. Haben wir wirklich nichts mehr zu essen? Nichts. Wir müssen hier weg, Georg, so schnell wie möglich. Das ist doch schön hier. Endlich einmal haben wir es warm und gemütlich. Lass uns wenigstens noch ein paar Stunden bleiben. Du bist verrückt, Georg. Wir müssen noch 3 Tage gehen. 3 Tage ohne ein bisschen zu essen. Ich sage dir, es ist gefährlich, hier in der Hütte liegen zu bleiben. Na schön. Ich werde packen. Wo ist Mike? Er ist ein bisschen los, das Gelände sondieren. Ich glaube, er versucht immer noch, ein Birkhuhn zu erwischen. Die Biester sind schlauer als wir. Du, Ruth. Ja? Ich habe von einem Bären geträumt, der sich mit dem Berg Peloreppe unterhielt. Worüber haben Sie gesprochen? Über uns. Sie waren wohl nicht sehr entzückt von uns, was? Ja, stimmt, Sie waren ziemlich kritisch. Aber der Bär, weißt du, das war so eine Art Philosoph. Er hat den Berg, der bei uns sittlich entrüstet war, zuletzt beruhigt. Nett von ihm. Ich habe Bären immer besonders gern gemocht. Auch philosophische Bären? Ich verstehe nichts von Philosophie, aber instinktiv ist mir eine Bärenphilosophie lieber als eine, na, sagen wir, eine Adlerphilosophie. Sie sind näher an der Erde, die Bären. Sie haben ein warmes, braunes Fell. Ihr Männer solltet Philosophien schaffen, die einen warmen, braunen, irdischen Pelz tragen. Du, eines Tages werde ich vielleicht ein Bild malen. Einen Adler und einen Bären. Wenn es mir gelingt, wird es den Unterschied, den ich meine, genau bezeichnen. Also Symbole willst du malen? Ach, hör auf mit dem Gequatsche. Wenn ein Bild ein wirkliches Erlebnis wiedergibt, dann ist es doch ganz egal, ob es symbolistisch oder realistisch oder abstrakt oder sonst was ist. Hauptsache, das Erlebnis kommt durch. So durch, dass es ein Bild wird. Dann ist es wirklich. Genau wie dein Traum, von dem du dir immer noch einbildest, er sei ein Traum gewesen. Er war gar kein Traum. Er war Wirklichkeit. Ruth hat recht. Wir laufen immer unseren Träumen nach. Und dann stellt sich heraus, dass jeder Traum von der Wirklichkeit übertroffen wird. Wir haben die großen elementaren Dinge gefunden. Die Berge, die Bären und die bitteren Wasser von Lappland. Und wir haben gefunden, dass sie mehr sind als tote oder lebende Materie. Wir kommen zu ihnen, um die Schauer der Urzeit zu spüren. Der Zeit, in der wir noch nicht waren und in der wir einmal nicht mehr sein werden. Der Zeit, in der es noch keinen Namen gab und einmal keinen Namen mehr geben wird. Nur noch dunkle Dinge im kreisenden Licht. Schwarze Materie für eine Ewigkeitssekunde erhellt vom Millionen Jahre währenden Blitz des ganz anderen. Wir sind aufgebrochen zur großen alten Freiheit des Namenlosen, die der Grund unserer eigenen Freiheit ist. Die Freiheit ist das Sein Gottes in der Wirklichkeit der Schöpfung. Freitag, 11. Juli, Tschechnorischütte. Der gestrige Tag war die Hölle. Eine Hölle aus eiskaltem Wasser. Wir krochen gestern früh aus dem durchnässten Zelt. Unser ganzes Gepäck, all unsere Kleider waren mit Nässe vollgesogen. Aber die nassen Kleider waren noch der einzige Schutz gegen die eisigen Fluten der Sarveswagge. Wir brauchten eine Viertelstunde, um sie zu durchqueren. Wir versuchten, so schnell wie möglich zu gehen, um trocken zu werden. Aber die Regenfahnen zogen durch das Tal und die großen Wildbäche lagen quer zu unserem Weg. Die Bäche, die von Osten her in die Rapper flossen. Ich habe sie nicht gezählt. Sie schlossen sich wie tödliche, froststarre Klammern um unsere Beine und Hüften. Wir nutzten die Kiesbänke der Rapper aus, solange wir konnten. Aber dann wurde die Rapper wieder schnell und reißend und zwang uns in den Uferwald. Und der Uferwald machte uns rasend vor Zorn und schließlich müde bis zur Erschöpfung, sodass wir es am Ende vorzogen, wo es irgend ging, im seichteren Eiswasser aufwärts zu warten. Und dann kamen wir ans Ende des Waldes und sahen einen Berg, der sich bewegte. Ja, der ganze große Berghang, den wir überblickten, bewegte sich in einer hin und her wogenden Bewegung von Grau und Braun. Wir waren am großen Rentierhang. Die Herden ergossen sich wie ein Strom über ihn. Tausende von Rentieren zu Rudeln gesellt, große, herrliche Leithirsche und Muttertiere und viele Jungtiere. Wir hörten ihre eigentümlichen Schreie und die Glocken der Leittiere und das seltsame Knistern ihrer Fußgelenke. Es war uns plötzlich, als kämen wir nach Hause. Und Georg meinte, nun hätten wir es geschafft. Wo Rentiere seien, da seien auch Lappen. Lappen und Feuer und Rentierfleisch und Brot. Aber die Herden zogen sich vor uns zurück. Sie flüchteten vor uns und standen weit über uns auf den Schneefeldern oder verzogen sich nach Norden zu, immer vor uns her. Wir sahen keinen Menschen bei ihnen und das ganze Tal hinauf keine Lappenkarte und keinen Rauch eines Feuers. Die Herden waren sich selbst überlassen. Haustiere, die immer wieder in die Wildnis zurückkehren dürfen. Es war der schrecklichste Augenblick unserer ganzen Wanderung. Wir waren völlig erschöpft. Ich hatte noch Reis für eine einzige Mahlzeit. Wir waren gänzlich durchnässt. Es regnete noch immer. Und was geschehen würde, wenn wir heute nicht unsere Kleider trocken bekamen, war uns völlig klar. Das Schlimmste war, dass wir völlig fertig waren. Lappland hatte uns fertig gemacht. Wir waren an dem Punkt angelangt, wo man es als köstlich empfindet, sich im Regen auf nasses Moos zu legen und einzuschlafen. In diesem Augenblick sahen wir die Hütte. Und zwischen uns und der Hütte den Fluss, an die 100 Meter breit, grau, gelb, tief und reißend. Wir haben ihn durchquert. Hallo, Mike. Hallo. Keine Hühner? Ach, verdammte Hühner. Ich glaube, Sie freuen sich, mal jemanden zu sehen, der ohne Schrotflinte nach Lappland kam. Ja, wirklich, Ruth. Ich habe den Eindruck, Sie sitzen überall herum und lachen sich schief. Mach da nichts draus, Mike. In 3 Tagen gibt's ja wieder was zu essen. Oh, Ruth. Ich habe mal gehört, dass eine gute Hausfrau nur aus dem Nichts was zu essen zaubern kann. Und ich habe mir sagen lassen, dass es Männer geben soll, die imstande sind, ihre Frauen zu ernähren. Gib's auf, George. Du bist dir nicht gewachsen. Jedenfalls können wir schon wieder Witze machen. Tja, gestern hatte ich eine Zeit lang das Gefühl, es würde wahrhaftig schief gehen mit uns. Aber heute finde ich es nur noch komisch. Wieso komisch? Na, ist es vielleicht nicht komisch, wie wir jetzt in Eilmärschen nach Salto türmen müssen? Wie Kinder, die sich verlaufen haben. Komisch, ja, aber doch auch ein bisschen unangenehm. Schon, aber nicht mehr wirklich gefährlich. In 3 Tagen verhungert kein Mensch. Und auch mit der Schwäche werden wir fertig werden. Jetzt, wo wir unsere Kleider trocken und richtig ausgeschlafen haben. Die Hütte hat uns gerettet. War oben auf den Hängen, habe das Hochtal gesehen, durch das wir nach Salto müssen. Sieht aus, als hätten sie ein paar Atombomben reingelegt. Steine wie Häuser so groß, wild umhergeschleudert. Aber wir werden durchkommen. Es ist ein trockenes Tal ohne viel Vegetation. Seen, die blau sind wie Ostereier und Berge und Gletscher ringsherum. Ach, ohne Kohldampf wäre es das schönste Tal der Welt. Die Schrift hier packe ich ein. Bau von Hütten im Sarek-Gebirge. Von Axel Hambury, Uppsala. Die nehme ich mir zur Erinnerung mit. Möge die Universität Uppsala es mir verzeihen. Es ist das Einzige, was wir Ihrer kleinen Hütte antun. Wir haben sie ausgekehrt und das Feuer gelöscht und frisches Holz aufgestapelt und alle Teller gespielt und Ruth hat ein Bild gemalt und es in der Hütte aufgehängt als Dank. Dieser Professor Hanbury muss ein großartiger Mann gewesen sein. Hat in den Jahren 1910 bis 1912 in den Zarek-Bergen 4 ganz kleine Hütten errichtet für wissenschaftliche Beobachtungen. Seitdem ist in den Zarek-Bergen nie wieder irgendetwas passiert. Die Hütten sind auf keiner neuen Karte verzeichnet, weil die Universität Uppsala nicht will, dass sie benutzt werden. Vermutlich kommen alle paar Jahre ein paar Geologen oder Zoologen in die Hütten und wahrscheinlich machen ab und zu ein paar Touristen, die Lappland gut kennen, einen der Zarek-Gipfel. Es ist hier alles wie in den Alpen um 1860, als Wampe das Matterhorn erstieg. Na du, Georg. Ja? Ihr Deutschen habt so ein Wort für die Zeit um 1850. Wie nennt ihr sie? Biedermeier. Wie kommst du denn jetzt darauf? Ach, nur so. Ich finde, dass hier in Lappland alpines Biedermeier herrscht. Tja, Mike, da hast du vollständig recht. Ja, richtig. Es ist wie bei Rosegger. Erinnerst du dich, wie er den Gang des Waldschulmeisters in sein fernes Einöddorf schildert? Genau, so könnte man heute über Lappland schreiben. So ruhig, so mit dem Silberstift. Und zwischen den Konturen würde man das Dunkel auf der weißen Fläche ahnen. Es ist wohl, weil man Lappland vergessen hat. Es gibt Zonen an den Rändern Europas, die hat man einfach vergessen. Und so sollte es in Lappland bleiben. Es muss ein paar Gebiete auf der Erde geben, in denen es nichts gibt als da und dort eine Hütte, ein Zelt. Täler, in denen man Hühner schießen, Flüsse, in denen man fischen und Berge, die man besteigen kann. Gebiete, in denen man allein ist. Das ist unsere praktische englische Philosophie. We sometimes want to be left alone. Um das zu wissen, brauche ich nicht Georgs deutsche Metaphysik, aber ich sehe ihm gerne zu, wie er sich anstrengt. Seid ihr fertig? Sure. Let's go. Die Sonne kommt heraus. Und die Mücken auch. Ob wir es schaffen? Nur noch Nescafé. Nothing else? Und ein paar Stücke Zucker. Anyway, let's go. Halt mal, horch. Ich höre nicht. Sei mal still. Ich höre was. Ich höre es auch, Georg. Das sind ja Menschen. Es sind Leute, for heaven's sake. 3 Lappen kommen den Hang herunter. Es ist nicht möglich. Na, dann lasst uns die Rucksäcke erst mal wieder absetzen. Sonntag, 13. Juli, Nantukatan. So geschah es, dass wir Amagruvisa und seine beiden Söhne trafen und getrocknetes Rentierfleisch aßen und Brot und Kaffee tranken. Ungezählte Tassen Kaffee. Und wir tranken ihn so wie die Lappen, die den Zucker in den Mund nehmen und dann das Getränk schlürfen. Amma war ein kleiner, ausgedörrter Mann mit einem Gesicht aus Leder, angetan mit einem langen braunen Kittel, beinahe wie ein Mönch. Aber seine Söhne waren richtige Dandys. Sie hatten ihre Kittel mit blauen und roten Streifen benäht, im gestickten Gürtel stak das Messer in geschnitzter Scheide und sie trugen eng anliegende Hosen und schnabelförmige Schuhe aus Fell. Sie sahen aus wie Gestalten auf einem Bild des Roger van der Weyden, wie Mönche und Ritter aus dem Mittelalter. Am Sonntag brachten sie uns einen Tagmarsch weit, bis zur Nantukatan, einem Lappen-Iglo aus Steinen und Erde auf dem Wege nach Salto. Ehe sie sich verabschiedeten, kochten sie noch einmal Kaffee. Der Rauch zog durch das offene Dach der Karte ab und wir saßen im Halbdunkel um das Feuer und hörten schläfrig zu, wie Amma Gruvisa uns eine Lügengeschichte erzählte. Eines Tages wollte ich der Sonne folgen, aber sie rollte in eine Schlucht hinab, deren Wände eisbedeckt waren. Ich konnte ihr nicht weiter folgen. denn dort drinnen sah ich plötzlich etwas Fürchterliches. Zutiefst in der Schlucht saß ein Troll. Sein Körper war aus Eis, sein Haar aus Eiszapfen, sein Mantel aus Schnee. Vor dem Troll lagen drei schwarze Wölfe, die sich erhoben und ihre Rachen weit aufsperrten, als die Sonne erschien. Und nun drang aus dem einen Wolfsrachen schneidende Kälte, aus dem zweiten beißender Nordwind und aus dem dritten schwarze Finsternis. Dies ist gewiss der große Versteinerer, dachte ich. Es wäre sicher klüger gewesen zu fliehen, aber ich war so neugierig zu sehen, wie die Begegnung zwischen der Sonne und dem großen Versteinerer ablaufen würde, dass ich stehen blieb. Der Troll rührte sich nicht. Mit seinem grauenvollen Eisantlitz starrte er die Sonne an. Und auch die Sonne stand still. Sie lachte nur und strahlte ihn an. Ich hörte, wie der Troll seufzte und wimmerte. Der Schneemantel glitt ihm von den Schultern. Und die drei furchtbaren Wölfe heulten nicht mehr so arg. Doch da rief die Sonne plötzlich: Jetzt ist meine Zeit vorbei, und rollte rückwärts aus der Schlucht. Da ließ der Troll seine drei Wölfe los. Und auf einmal fuhren der Nordwind, die Kälte und die Finsternis aus der Schlucht heraus, die Sonne zu verfolgen. Bringt ihr bei, rief der Troll, das Lappland mir gehört. Da floh auch ich in mein festes Haus nach Gällivare. Wir saßen stumm, bis Georg sagte: Dies ist wirklich ein finsteres Land. Doch Amar Gruvisa war bibelfest. Er antwortete: Aber das Licht leuchtet in der Finsternis, Fremder, auch wenn die Finsternis es nicht begreift. NDR 3 Abendstudio. Im Radiomuseum hörten Sie das Feature »Die bitteren Wasser von Lappland« von Alfred Anders. Eine Aufnahme aus dem Jahr 1953. Unter der Regie von Fritz Schröder-Jahn sprachen Josef Dahmen, Ruth Grossi, Jochen Mein, Josef Offenbach, Matthias Wiemann, Ida Ehre, Hans Lietzau, Ludwig Linkmann und Marlene Riefan. Musik Siegfried Franz.